Du hast mir so erklärt und so spielbar. Das waren jetzt 12. Und jetzt habe ich 22 und jetzt ist gut. Dann brauchst du mir das erklärt. Und dann bin ich mal. Uninteressant. Mach 21 als verloren. 15. Ich weiß nicht, dann hast du das Spiel eben nicht vom Ende gesetzt. Ich hab's begriffen, du hörst ja nicht zu! Hallo, du hast mir eine Regel gesagt und dann halt. Ja, du sollst ja immer wieder einen Würfel mitnehmen. Das hast du vorher nicht gesagt. Sag ich dir doch jetzt, Freunde. Das hast du vorher nicht gesagt. Ich hab dich gefragt, wie das Spiel funktioniert. Ja, dann war ein ja. Und? Sind alles so gut von dieser Welt? Ha! Siehst du, hast du gewonnen! Ehrlich? Ja, ja. Ich hab mir 6 gehabt, jetzt hab ich 15, dann 21, jetzt hab ich verloren. Mach mir die Granate. Nee, hast du Glück gehabt. Ja, aber hast du Glück gehabt? Aber was ist mit dem Nachwuchs? Genau, was ist denn mit dem Nachwuchs? Ja, ich würfel nochmal nach. Ja, du musst ja nach dem Nachwuchs. Ich auch gut gerne. So, sind 6. Wie viel haben wir denn auch?